Als er sich nun von ihnen und von dem, dem sie anstatt Allahs dienten, fernhielt, schenkten wir ihm Ishak und Jakub, und alle, beide, machten wir zu Propheten.